einladen und begrüßen möchten wir Sie heute Abend zu Born a Fox, als Fuchs geboren, einem Hörspiel der britischen Erfolgsautorin A.L. Kennedy. Die im schottischen Dundee geborene Schriftstellerin und Filmemacherin zählt zu den herausragenden Stimmen der britischen Gegenwartsliteratur. Auf Deutsch erschien zuletzt ihr Roman »Das blaue Buch«. Neben ihren international mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Erzählungen und Romanen hat A.L. Kennedy auch mehrere Hörspiele verfasst. Das heutige Hörspiel, das wir Ihnen gleich anschließend in der deutschen Version vorstellen möchten, war ihre erste Rundfunkarbeit. Die Hörspielkomödie entstand bereits 2004 für die BBC. Sie schildert das familiäre Zusammentreffen zweier Brüder, die schon immer ein eher schwieriges Verhältnis zueinander hatten. Gereiztheiten lassen nicht lange auf sich warten. Zwischen den Brüdern geht es schon bald um den toten Vater und die Streitfrage, welcher Sohn mehr geliebt wurde. Natürlich kann man versuchen, es ihnen zu sagen. Aber man kriegt keine Chance. Es gibt Leute mit normaler Familie und dann gibt es Leute wie mich. Wir können uns einfach nicht erklären. Wieso rufst du nicht einfach deine Tante Mary an? Weil ich lieber Schlangen dressieren würde. Wieso fährst du nicht in dein Elternhaus? Weil ich lieber nackt durch eine Leprakolonie robben würde. Wieso fährst du nicht? Lass es. Was lassen? Ich kann dich hören. Ich hab doch gar nichts gesagt. Du hast wieder das mit den Lippen gemacht. Als ob man neben meinem Schlangenkorb schläft. Von Schlangen habe ich nichts gesagt. Du hast gezischt. Also bitte. Ich hab geschlafen. Wieso lädst du ihn überhaupt ein, mein Lieber? Am Abend vorher bist du immer völlig am Ende. Wo liegt eigentlich das Problem? Er ist doch in Ordnung. Er ist bloß... Mein Bruder. Ja, das meine ich doch. Das meine ich doch. Der große Bruder Mark, der immer noch in meinem Elternhaus wohnt, der den biblischen Namen bekommen hat. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Gibt es etwa ein Evangelium nach Gary? Nee, würde ich auch nicht lesen wollen. Und der Herr sprach zu Gary, gesegnet seien die Jämmerlichen, denn auch sie haben ein bisschen Glück verdient. Wenn noch was übrig ist und die fähigen Menschen nichts dagegen haben. Amen und vielen Dank im Voraus. Wieder der Fuchs? Wird gar nichts ändern, wenn sie die verfluchte Fuchsjagd verbieten. Die Füchse sind inzwischen sowieso alle sicher in der Stadt. Dazu hätte ich auch Lust. Die ganze Nacht rumrennen und schreien. Sehr befreiend. Allerdings muss man schon als Fuchs geboren sein, um damit durchzukommen. Das ist wieder Pech. Carrie. Dabei habe ich nicht meine Tante Mary. Muss man sich mal vorstellen. Oh, ein Junge, der ganz ohne Tante aufwächst. Der hätte wenigstens zu tun können, als ob... Gary. Ja, ist gut. Ja, ich schlaf ja schon. Born a Fox. Als Fuchs geboren. Hörspiel von A.L. Kennedy. Aus dem Englischen von Ingo Herzke. Du hast doch Wein besorgt, oder? Was hat er mit zwei gemeint? Was jeder mit zwei meinen würde, dass sie zu zweit kommen. Sie hat doch sogar angerufen. Beulah so und so. Beulah? Ja. Kein Mensch heißt Beulah, jedenfalls nicht außerhalb von Mississippi. Klang sie wie eine Südstaatenschönheit? Also nach Schönheit klang sie überhaupt nicht. Willst du den ganzen Abend so hysterisch bleiben? Ich hab allen Grund dazu. Asch! Äh. Ich habe für 3 eingekauft und jetzt sind wir 4. Du hast doch 6 Hühnerbrustfilets. Und wenn jetzt alle 2 wollen? Das wäre doch auch keine Staatskrise. Hm. Nicht beim Rühren. Ist doch bestimmt wieder so eine Rentnerin, oder? Linette war doch keine Rentnerin. Was? Die war mindestens 10 Jahre älter als der, also 55? Und sieht älter aus, außer wenn sie hinterm Sofa stand. Dann hat man bloß ihren Scheitel gesehen mit den komisch gefärbten Haaren. Ich meine, die war höchstens, was war die, 1,60? Nein, 1,62. Ich dachte zuerst, der hat sich in so ein Stoffpüppchen verliebt, ehe sie anfing, sich zu bewegen. Also ganz schön flink für so eine alte Frau. Er war eben ziemlich lange Single. Benimm dich, ja? Diese Biula jedenfalls klang weder klein noch alt. Vielleicht hat sie sich irgendwo draufgestellt. Soll ich dir noch bei irgendwas helfen, ehe ich mich umziehe? Nein, gar nicht. Es läuft alles wie geschmiert. Hat er immer gesagt. Ständig. Du wirst heute Abend locker bleiben, ja? Hm? Nicht um Mitternacht in Tränen ausbrechen und keine Bob Dylan-Platten auflegen. Na, also wenn man Dylan-Texte zitiert, sollte man es schon richtig tun. Das weiß Marc auch. Und weißt du, was noch schlimmer ist als ein alternder Pop-Fan? Ja, ein alternder Pop-Fan, der Pop ernst nimmt. Ja. Aber Dylan ist nicht Pop. Lass dich einfach nicht deprimieren, okay? Du willst doch nicht dieses Hemd anbehalten, oder? Das wollte ich eigentlich. Was stört dich denn dran? Nichts, nichts. Du siehst bloß aus, als ob du direkt von der Arbeit im Supermarkt kämst. Naja, es ist ein fröhliches Hemd. Ja, wenn einem Orange gefällt. Na gut, dann zieh's. Also ich zieh mich um. Nein, nein, nein, das Hemd ist toll. Ich muss nur aufpassen, dass ich dich nicht dauernd frage, wie viel die Bananen kosten. Ja, danke für deine Unterstützung. Enns Familie? Absolut normal. An Weihnachten versammeln sie sich um den knusprigen heißen Truthahn und spielen feierlich fröhliche Liedchen auf dem Plattenspieler. Sie ist, also ich meine, sie ist wunderbar, aber auch widerstandsfähig. Dagegen habe ich gar nichts. Das ist gut so. Also wenn ich mich im Lebensmittelladen anstelle, ist eine bedrohte Art, der gute alte Lebensmittelladen, muss man unterstützen. Da kenne ich sie inzwischen alle. Ja, die Mütter und die alten Damen. Die reden mit mir, weil ich harmlos aussehe. Gut, ich bin harmlos. Wie geht's uns denn heute? Wieder bei der Arbeit? Ach, immer noch Urlaub, mein Lieber? Das ist ja nett. In die Niere. Höher als bis zur Niere reichte sie nicht. Ein anderer Lehrer, also ein widerstandsfähiger Lehrer, der wäre wieder in die Klasse gehumpelt und hätte sich ihnen gestellt. Ich nicht. Hühnerbrust und Staubsaugen. Das ist meine Welt. Sie müssen... Hallo. Hallo. Ja, ich meine... Gary wollte eigentlich Hallo sagen. Darf ich euch das abnehmen? Gern. Wie schön, dich zu sehen. Hallo. Gary, hübsches Hemd. Bemerkenswert. Geile Wohnung, richtig cool, echt. Ja, und dabei sind wir erst im Flur. Aber ehrlich gesagt ist das der beste Teil. Wir sollten hier bleiben. Achtet einfach nicht auf ihn. Also, Wein? Ja. Ohne Alkohol wird sein Gejammer ja kaum zu ertragen sein. Ach, Schätzchen. Er hat mir eine Masse von dir erzählt, Gary. Leidest du an Schlaflosigkeit? Nein, er hat gesagt, du wärst witzig. Ich habe gesagt, du wärst ein Witzbold. Er war doch nah dran. Ich glaube, ich muss jetzt was umrühren gehen. Entschuldigt mich. Er kocht also. Er kocht sehr gut, ja. Solange er seine Auszeit nimmt. Das hat Mark mir erklärt. Sollen wir nicht davon sprechen? Hm? Nein. Also doch, eigentlich schon. Solange ihr nicht mit Waffen auf ihn losgeht. Ihr beide seid ja zwei Komiker. Hat Mark schon erzählt. Erstaunlich. Ja. Bin gleich wieder da. Scotch wäre ganz schön, wenn du unterwegs welchen findest. Ja, ja, der wäre gut. Die beiden sind wirklich bühnenreif. Ach Gott, jedes Mal. Bei ihm will man einfach das Arschloch spielen. Wie er die großen Opferaugen verdreht. Wie der Welpe aus diesem Werbespot. Bloß, dass er ein Zuhälterhemd trägt. Wütend zu werden hilft auch nicht weiter. Ist aber ein gutes Gefühl. Und wenn er dich noch einmal so anglotzt. Ja. Was soll man machen? Diese Bluse, ich habe das Gefühl, ihre Brüste schon bestens zu kennen. Ja, die ist besser als eine Mammographie. Aber du solltest keine gehässigen Sprüche machen. Die macht sich große Sorgen um deine seelisch-geistige Gesundheit. Sie? Ja. Na, da bin ich aber froh, dass er ihr meinen Fall in allen blutigen Einzelheiten geschildert hat. Wie lange kennt er sie wohl schon? Halbe Stunde oder einen ganzen Nachmittag? Komm, Liebling. Midlife Crisis, das volle Programm. Amüsier dich einfach. Ich muss mich mit meiner eigenen rumschlagen. Ich wette, von sich selbst hat er nichts erzählt. Ach, die sind doch irgendwie ganz süß miteinander. Ich glaube, es ist Liebe. Ich glaube, der weiß gar nicht, wie das geht. Jetzt bring ihm das hier und sei freundlich. Ich bin gleich wieder bei euch. Ich muss nur zu Atem kommen. Na los. Ist gut. Das wird nicht gut gehen. Das wird nicht gut gehen. Sie kann nicht älter sein als 30. Und sie kann nicht älter sein als 30 und sie ist... Na ja, attraktiv. Attraktiv. Das ist wirklich erstaunlich. Kleidet sich wie ein Transvestit in Bangkok. Aber ja, gut, sie kann sich das leisten. Sie wird ihm das Herz brechen. Sie wird ihm das Herz brechen. Man kann es ihm nicht verübeln. Aber man kann es ihm nicht verübeln. Er ist immer auf die Füße gefallen. Er ist immer auf die Füße gefallen. Du machst wieder das mit den Lippen. Um eins klarzumachen. Ich hatte einen richtig beschissenen Tag am Ende einer richtig beschissenen Woche. Und es ist mir scheißegal, was du denkst. Über sie oder über mich. Marc, ich hab... Aber da du offensichtlich über sie grübelst, sie ist genauso unglaublich, wie sie aussieht. Nichts gegen Anne. Anne ist eine tolle Frau. Du verdienst sie gar nicht. Ist das mein Drink? Ja. Danke. Ah, den habe ich gebraucht, kleiner Bruder. Also, hätte ich eine Tante gehabt. Hätte ich eine Tante gehabt. Bloß eine gemietete Zeitweise. Dann würde das hier nicht passieren. Dann wäre ich. Anders. Wären wir also alle. Oder auch nicht. Alles in Ordnung? Das Essen ist fast fertig. Poulet à la Forestier. Er steht also auf Kochen, ja? Gibt ja auch tagsüber nichts Anständiges im Fernsehen. Bloß Kochshows, kranke Haustiere, noch kränkere Menschen. Wenn man sich das den ganzen Tag anguckt, dann holt man wohl wirklich besser selbst die Töpfe aus dem Schrank. Ich liebe Männer, die kochen. Und das musst du ihm erzählen. Sei nicht albern. Das ist Können. Und ich wette äußerst entspannen. Ich schwimme. Wie bitte? Ich schwimme zur Entspannung. Du liebst Männer, die kochen und zur Entspannung schwimmst du? Ich weiß gar nicht, wie ich da ins Bild passe. Weißt du, wir haben uns bei der empirischen Forschung für meine Doktorarbeit kennengelernt. Wie bitte? Sie hat einen Doktor. In Soziologie. Damals war ich aber bloß Studentin. Ich wollte so eine Theorie aufstellen zum Selbstbild von Gruppen. Und wie sie am Arbeitsplatz perpetuiert werden. Dafür musste ich auch mit Werbeagenturen sprechen, um den Unterschied zwischen unternehmensgenerierten Selbstbildern und den von Agenturen geschaffenen Images zu untersuchen. Ja, darum bin ich zu Marc gegangen. Alles rein beruflich damals. Ich hätte niemals gedacht, dass sie mich überhaupt beachtet. Du hast gedacht, du wärst bloß eine Laborratte von vielen. Meerschweinchen wäre mir lieber, aber ja. Liebster. Sie brauchen ständig Bestätigung, Anne, nicht wahr? Ja. Jedenfalls, als sie mit der Arbeit fertig war... Da taucht sie auf einmal bei mir im Büro auf, hat sich einen Termin geben lassen und mir gesagt, wir sollten zusammen essen gehen. Praktisch eine Anordnung. Hat mir 4 Termine zur Auswahl gegeben. Ehrlich? Naja, wenn man was will, dann findet man heraus, ob man es kriegen kann. Und dann handelt man dementsprechend. Ich wollte Marc. Immer noch? Natürlich. Immer noch. Ja, das sehe ich. Und jetzt versucht sie, mein Leben geradliniger zu machen. Nee, ganz und gar nicht. Kein Mensch kann irgendwen ändern. Würde ich gar nicht versuchen. Aber du willst ja, dass dein Leben geradliniger wird. Sie ist so absolut entschieden. Immer. Wunderbar. Ich glaube nicht, dass ich wütend bin. Ich weiß, ich habe keine Angst. Als wir klein waren, hat er mich nie tyrannisiert. In der Schule war ich kugelsicher, wenn er dabei war. Unverletzlich. Er hat auf mich aufgepasst. Und wenn ich nachts nicht schlafen konnte, wenn ich geträumt habe, dann hat er mich in sein Bett gelassen. Der Rauch hinten am Kopf, so komisch, nach Keksen. Wenn ich nicht schlafen kann, das vermisse ich immer noch. Und dann ist er ein Arschloch geworden. Herrgott! Oh, der Reis wird schon ganz verkocht sein. Und hier. Wieso sollte ich sonst hier drin gewesen sein? Sicher nicht, um verkrampft auf dem Badewannenrand zu hocken und mir Sorgen zu machen. Das würde doch seltsam wirken. Scheiße, ich wollte auch extra Pilze dazu reichen. Scheiße. Alles geht hier. Es ist hervorragend. Gary, echt toll. Naja, also. Saftig und zart. Gut, dann hat sich die Mühe doch gelohnt. Nein, ehrlich, viele Leute haben so beschissene, maladaptive Verarbeitungsstrategien nach traumatischen Erfahrungen. Aber das hier ist echt kreativ. Wenn ich Fleisch schneide, stelle ich mir immer die vor, die mich abgestochen hat. Das war ein Witz? Noch jemand Reis? Humor ist auch gut. Hilft einem, trostlose Lagen zu überwinden. Mir gefällt meine Lage? Das war ja klar. Du hast dein ganzes Leben darauf gewartet, dass du wirklich mal Grund zum Klagen hast. Ich habe Zeit zum Lesen, Entspannen, Kochen. Hätte ich schon vor Jahren machen sollen. Gut, aber irgendwann wirst du ja auch wieder Arbeit suchen, ja. Irgendwas ohne Kinder. Nicht mal in Pulverform. Ja, oder vielleicht nur in Pulverform. Ich könnte sie einäschern, tote Kinder. Ja, was auch immer. Ich werde mir was suchen, was die Mühe lohnt. Falls du das gerade fragen wolltest, Biola, an meiner Tätigkeit findet Gary nichts Lohnendes. Nein, ich finde es böse. Das ist was ganz anderes. Meine Güte, euch hätte ich gern mal als Kinder erlebt. Nein, damals haben wir uns gemocht. Da gibt's nicht viel zu erforschen. Ach ja? Ach, war das ein Ja zum Reis? Ich habe immerhin nicht jeden Kontakt zur Wirklichkeit verloren. Wie bitte? Der ungebildeten Unterschicht Formfleisch von KZ-Hühnern andrehen und dir dabei einreden, das sei Dienst an der Gemeinschaft oder eine unterschätzte Kunstform? Das nennst du Kontakt zur Wirklichkeit? Komm bitte, das ist doch ein Wunder, dass ihr bei all der Kriecherei in Konzernärsche und den gegenseitigen Preisverleihungen überhaupt noch Zeit findet, euer Kokain zu schniefen. Ich nehme kein Kokain. Dann solltest du vielleicht mal damit anfangen. Jeder noch ein Löffelchen Reis. Sie haben den Reis aufgegessen. Es ist kein Reis mehr da. Dann werde ich wohl mal abräumen. Da ihr anscheinend alle mit dem Essen fertig seid. Es gibt aber noch Nachtisch. Ich helfe dir. Nein, du bleibst, wo du bist. Tut mir leid, wenn ich... Ich komme mit, Schätzchen. Nein, nein, nein, das musst du nicht. Ich weiß, aber ich ziehe mich gern aus stressigen Situationen zurück. Das ganze Cortisol und Adrenalin, das vertrage ich nicht. Na, dafür habe ich vollstes Verständnis. Hilflosigkeit. Hä? Wenn Menschen sich selbst als hilflos oder ohnmächtig wahrnehmen, dann leiden sie besonders unter Stress. Das unterschreibe ich. Halt den Mund. Aber das ist kein Grund für Unverschämtheit. Verdammt. Winkt uns zum Abschied, meine Herren, denn wir gehen. Ich habe noch nie irgendwem irgendein Formzeugs verkauft. Dann eben Zigaretten oder Autos. Herrgott, jeder zweite Werbespot im Fernsehen ist für Autos. Und was ist wohl das allerletzte, was wir brauchen? Dass alle Welt neue Scheißautos kauft. Weißt du, wie viele Menschen jedes Jahr von Autos getötet werden? Wie viel Schaden die anrichten? Wie skrupellos die Hersteller sind? Ja, sowas in der Art. Hast du eigentlich irgendeine Ahnung, was so los ist in der Welt? Da draußen? Das will ich gar nicht. Das ist deine Welt. Ich mache Lehrvideos, Gary. Und Radiospots für kleine lokale Supermärkte und innerbetriebliche Firmenzeitschriften. Ja, aber du würdest doch alles verkaufen, wofür man dich bezahlt. Nein, würde ich nicht. Ich würde weder Zigaretten noch Autos, weder Atomkraft noch Chemiewaffen verkaufen und auch keine Piercingstecker aus Elfenbein. Sag mal, wofür hältst du mich eigentlich? Du bist ein Teil der Welt da draußen. Ich bin dein Bruder, der Sohn deines Vaters. Ja, der zweite Satz stimmt jedenfalls. Du wirst es sicher gerne hören, dass ich diese Woche 5 Mitarbeiter entlassen musste. Ja, das Marketing wird von einer Rezession nämlich immer als erstes getroffen. Und jetzt soll ich wohl Mitleid mit dir haben. Och, hab ich ganz vergessen. Der ganze Scheißplanet muss ja dich bemitleiden. Irgendwas läuft immer schief. Ich kenne außer dir keinen Menschen, der sich darüber freut, dass er ein Messer in die Niere gekriegt hat. Dabei ist das schon 8 Monate her. Und du wirst ernsthaft den Rest deines Lebens rumsitzen und jammern. Du bist so unfassbar egoistisch. Du machst kranke Witze über Kinder. Dabei weißt du doch, dass Anne Kinder will. Will sie nicht. Gary, ich war letzte Woche erst mit ihr Mittagessen. Ich esse einmal im Monat mit ihr, danke der Nachfrage. Du machst sie wahnsinnig. Sie hat keinen Bedarf, dass du hinter ihr herräumst und scheiß Vanilleparfait zubereitest. Dafür könnte sie auch eine Asylantin anheuern. Rassist. Das war ein Witz. Und ich wusste genau, du würdest ihn ernst nehmen. Herr im Himmel, es gibt wirklich keine Schlechtigkeit, die du mir nicht zutraust. Aber du bist fehlerlos. Wo kaufst du dein Hühnchen? Ist bestimmt Bio, oder? Oder vielmehr war Bio. Ja, ich kaufe immer Bio. Hätte ich mir denken können. Zufälligerweise entwerfe ich Verpackungen für biologisch gezüchtetes Hühnerfleisch. Ich versuche, ein kleines bisschen Zivilisation zwischen dem ganzen anderen Dreck zu verkaufen. Ich fahre raus auf den Bauernhof, schaue mir die Hühner an. Sie können rumlaufen, sie sehen zufrieden aus. Das finde ich erfreulich. Und weißt du was? Deshalb bin ich noch lange kein netter Mensch. Nein. Du bist ein Mensch, der in mein Haus kommt und mir kluge Beziehungsratschläge gibt. Wie lange wird es mit Biola halten? 3 Monate? 5? Oder willst du einen neuen persönlichen Rekord aufstellen? 10? Ach, und willst du wissen, wieso es mit keiner gut geht? Ha? Willst du das wirklich hören? Nein, aber du wirst mir sicher trotzdem erzählen. Deinetwegen! Ach so. Natürlich, wir sehen uns vielleicht 2-mal im Jahr, aber trotzdem zerstöre ich dein Liebesleben. Ja, ich lerne jemanden kennen, wir kommen uns näher. Ich entwickle Gefühle für sie und dann... Ja was, dann? Komm, überrasch mich. Dann wird mir klar, wenn ich mich um sie sorge, kann ich mich nicht mehr um dich sorgen. Und um dich muss ich mich immer sorgen, weil du immer Schiss kriegst und weil bei dir immer alles schief geht. Und am Ende muss ich... Musst du was? Ach, spielt doch keine Rolle. Dein Chaos aufräumen ist egal, vergiss es. Streiten ist dumm. Willst du sagen, dass ich dumm bin? Nein. Ja, dann ist ja gut. Ich würde dich nämlich nicht dumm nennen. Bloß böse. Ja. Ich meinte nicht richtig böse. Wir haben sie ganz schön verärgert, oder? Ja, haben wir. Also hast du. Also Biola. Was ist mit ihr? Sie ist sauer. Tut mir leid. Ja, dir tut immer alles leid. Sie kennen uns einfach nicht, oder? Die glauben, wir würden ihnen immer vergeben und beide Augen zudrücken, weil wir eben Mädchen sind. Da haben wir gar keine Wahl. Ich weiß. Dabei versuchen wir einfach nur ein bisschen Ruhe zu haben. Wenn wir wollten, würden wir... Oh, ihnen den Kopf abschneiden und Klebstoff draus machen. Genau. Wir sehen aus wie Mädchen, aber das heißt nicht, dass wir auch so sind. Genau, ganz genau. Ah, wir langen aber ganz schön zu hier, du. Ach, warum nicht? Hilft entspannen. Ja, das habe ich schon länger nicht. Ist es schwer mit Gary? Oh nein. Nein, das... Das ist jetzt gerade... Gut, das ist nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung, aber er ist schon heiterer als früher oft. Ich habe bloß die Nase voll davon, ihn bei Laune zu halten. Ach, entschuldige, das ist langweilig. Nein. Ich bin total neugierig. Red weiter. Es ist einfach so, dass ich auch ab und zu gern mal jammern würde. Meine Güte, der Laden sollte uns eigentlich nie beide ernähren. Ich weiß nicht, was er sich vorstellt, wie viel Geld man mit Bilderrahmen machen kann. Es gibt so eine Frau, die malt Aquarelle. Die sehen aus wie Migräneanfälle mit Katzen drauf. Auf jedem Bild ist eine Katze. Jedenfalls beinahe Katzen. Die Augen schielen, die Ohren sind so Klumpen. Aber ich brauche das Geld. Und darum freue ich mich immer, wenn sie reinkommt. Ich bin begeistert, wenn sie mir den Mist aufhalst und ich ihn rahmen darf. Dabei müsste er eigentlich vom Gerichtshof für Menschenrechte verboten werden. Und das macht mich so... Na, ist gut. Es tut mir leid. Es tut mir sehr, es tut mir leid. Muss es nicht. Doch... Wirklich, es tut mir leid. Also, was wäre, wenn du mich schon ewig kennen würdest? Dann würdest du wissen, dass meine Eltern bei einem Hausbrand ums Leben gekommen sind und dass ich im Heim aufgewachsen bin. Ich hatte einen Freund, der war heroinabhängig und einen, der war Alkoholiker. Was mir damals wie ein Fortschritt vorkam. Dann wollte ich Ladendiebin werden, aber der Richter meinte, darin wäre ich scheiße. Also habe ich Kurse belegt. Kosmetikerin, Fischfarmbetreuerin, Schreibkraft. Und dann habe ich entdeckt, dass ich tatsächlich am liebsten studieren wollte. Ich habe mit Psychologie angefangen und von da an kann es nur aufwärts gehen. Erstaunlich, was passiert, wenn man weiß, was man will, was man wirklich will. Mehr als du wissen wolltest? Du hältst mich für eine Idiotin. Ich halte dich für traurig. Und ich finde, wir sollten dich aufheitern. Darauf trinke ich. Ist die Flasche alle? Mhm. Aber es gibt doch eine. Und dann weiß ich, wo wir uns verstecken können. Und die Jungs alleine lassen. Schuld. Warum zum Teufel sind wir überhaupt hier raufgekommen? Oh. Also wenn du einfach mal deinen Fuß bewegen würdest. Scheiße! Willst du mich umbringen? Da ist ein Dachziegel abgegangen. Ich glaube, meine Schulter ist ausgekugelt. Oh, den Ziegel muss ich bezahlen. Wir hätten eine Taschenlampe mitnehmen sollen, verdammt. Wir brauchen keine Taschenlampe. Wieso sind wir hier raufgekommen? Weil du, wenn du erstmal ganz oben bist, dann kannst du... die ganze Stadt sehen. Mein Gott, ist das schön. Hier ist nämlich ein Flachdach. Hm. Jedenfalls, wenn man erstmal so weit oben ist. Ich war vorher nie drauf gekommen, durchs Oberlicht rauszuklettern. Und dann, eines Nachmittags, wieso eigentlich nicht? Das ist der Vorteil, wenn man nicht viel zu tun hat und im obersten Stockwerk wohnt. Wunderschön. Außer, dass du mit mir hier oben sein musst? Dass wir hier oben nichts zu trinken haben. Ach, das? Problem. Hab immer einen kleinen Vorrat hier oben. Ja, falls es regnet. Du sitzt hier oben, wenn es regnet? Und trinkst? Naja, so ist es jetzt auch wieder nicht. Wie ist es auch wieder nicht? Dass du langsam in Stücke gehst? So ist es doch, ganz offensichtlich. Hier, hast du nichts dagegen, aus der Flasche zu trinken, oder? Nein. Jetzt guck mich nicht so an. Du und Dad, ihr habt mich immer so angeguckt. Als wäre ich nicht normal. Du sagst es. Was? Manches starrt man nun mal an, Gary. Autounfälle. Oder Horrorfilme, wo das Schreckliche noch nicht passiert ist. Aber du weißt, es ist auf dem Weg. Du weißt gar nichts über mich. Nein, du hast dich nie für irgendwas anderes interessiert als dich selbst. Du weißt gar nichts. Du hast nichts kapiert. Na komm, jetzt gib mir die Flasche. Mit dir hat Dad geredet. Dir hat er Sachen erzählt. Ich? Ich musste immer raten. Ich rate immer noch. Als ich zum ersten Mal hier raufkam, es war sonnig und unten auf der Straße war es eher mild. Aber hier oben, da konnte man sich am Blei die Hände verbrennen. Ich hab auf der Schräge gelegen, da, auf diesem Gefälle hier, siehste? Da. Ich hab mich hier an den Rand gelegt und drüber nach unten geschaut. Die Hitze, die ist mir durchs Hemd gedrungen und die Höhenluft hier so wie auf dem Land. Süße Luft mit ein bisschen Meergeschmack. So wie jetzt. So wie es hier oben eben ist. Und da waren die Gärten, die Fenster, die Wände, die Leben, mit denen ich nichts zu tun hatte, für die ich nicht verantwortlich war. Und dann kam ein Turmfalke. So leise wie nur was. Der flog beinahe so nah vorbei, dass ich ihn greifen konnte. Und die Sonne, die schien durch seine Flügel so, dass sie glänzten wie Pergament, wie schwarze Streifen auf hellbraunes Licht gemalt. Und der hat mich angesehen, ganz ruhig. Der sollte hier sein und ich sollte auch hier sein. Und ja, es ging uns beiden gut. Dann solltest du vielleicht Dachdecker werden. Fang doch damit an. Nee. Dad wollte, dass du das machst. Der älteste Sohn sollte das Familiengeschäft übernehmen. Dad war es egal, was wir machen. Und ich hatte nie das Gefühl, dass du der Typ für körperliche Arbeit bist. Ich verstehe gut, warum es ihm hier oben immer so gefallen hat. Warum er manchmal nach Feierabend den Eindruck machte, dass er den ganzen Tag gespielt hatte, wie ein kleiner Junge. Ein braungebrannter, großer, verrückter Junge. Aber jetzt sag mir mal, war ich etwa ein verrückter Junge? Das war Arbeit, Gary. Harte Arbeit, vor allem als er älter wurde. Dachziegel sind wie Menschen, wusstest du das? Sie haben meinen Kopf und Nasen und Schultern und einen Fuß oder Schwanz. Das hat er mal erwähnt. Ja, dir gegenüber vielleicht. Ich musste es immer ablauschen. Aber jetzt kann ich hier raufkommen und gucken. Schade, dass es dich nicht so interessiert hat, als er noch lebte. Ja, glaub nicht, ich hätte es nicht versucht. Warte mal, Gary, was machst du da? Dad, der konnte das. Die können das alle. Das müssen sie. Die Schräge raufgehen. Gary, ich sehe, worauf du hinaus willst. Und jetzt komm wieder runter, ehe du dir die Haxen brichst. Ich werde nicht fallen. Ich hab das schon gemacht. Ja, dann musst du es ja nicht nochmal machen. Aber du musst es sehen. Gary, auf der anderen Seite geht es 4 Stockwerke runter. Ich hab keine Höhenangst. Das ist komisch, oder? Angst vor allem anderen. Aber nicht vor der Höhe. Siehst du? Es ist ganz einfach. Ein Fuß auf jeder Seite des Grats. Du stellst dich auf den Bleistreifen. Gleichgewicht. Ah! Ah! Ah! Was soll das? Ich wünsch mir, ich wäre als Fuchs geboren. Hast du das gehört? Der hält mich für einen Verwandten. Im Gegensatz zu dir. Gary, das reicht. Meinst du, ich falle? Meinst du, ich habe kein Dachdeckerblut? Ich finde, du solltest runterkommen. Sofort! Das hieße fallen. Wie wär's, wenn ich bis zum Schornstein laufe? Gary! Gary, was machst du denn da? Was ist passiert? Was ist los? Mist! Super Idee, kleiner Bruder. Erst mich zu Tode erschrecken und dann deine Frau. Was glaubst du eigentlich, was du da machst? Julia, leuchte mal mit der Taschenlampe. Aber nicht in die Augen leuchten. Hör mal, da ist gar nichts. Ja? Ich bin bloß... Das ist alles gut. Alles absolut im Ball. Du absoluter Vollidiot. Komm runter. Also ich... Ich will nicht. Wenn du nicht runterkommst, komme ich rauf. Und du bist auch nicht besser. Hättest du ihn nicht aufhalten können? Ich werde ihn aufhalten. Was machst du denn da? Gary, komm runter! Wir haben ein kleines Familientreffen. Ich gebe dir gleich dein Familientreffen. Egal, was ihr klären wollt, das könnt ihr auch hier unten tun. Ist gleich soweit. Oh Gott, halt die Lampe drauf. Oder nein, ich will es gar nicht sehen. Marc, ich werde dich nicht verlieren. Ich weigere mich, dich zu verlieren! Du bist der Schönste unter den Menschenkindern. Voller Huld sind deine Lippen. Wahrlich, Gott hat dich gesegnet. Für ewig. Wie bitte? Dad, der hat das gesagt. Da muss er schon über 60 gewesen sein, aber immer noch auf dem Dach. Er hat auf einem Balken balanciert, vielleicht einen Fuß breit. Der Wind weht ihm durch die Haare und er schreit direkt zu Gott hinauf. Du bist der Schönste unter den Menschenkindern. Ja und? Dich hat er ja überall mit hingenommen. Er hat mich mit draufgenommen, um mir zu zeigen, wie es ist. Aber es hat mir nicht gefallen. Ich hatte Angst. Und dann hat er losgeschrien. Und ich habe ihm in die Augen geschaut. Und er ist rot geworden, weil er es nämlich für dich gesagt hat. Für dich! Obwohl du gar nicht da warst. Du warst derjenige, den er geliebt hat. Totaler Quatsch. Und guck dir an, was du ihm angetan hast. Wärst du... Nein. Herrgott. Dad hat getan, was er konnte. Aber sicher... Es war meine Schuld, natürlich, weil ich noch nie was getaugt habe. Weil ich immer schon ungeschickt war, immer. Ja. Guck dir das mal an, ja? Guck dir deinen kleinen Bruder an, wie er auf dem Dach langläuft. Direkt auf den Fürst. Genau wie Dad. Kein Problem. Mach das ja nicht, Gary. Bitte. Das könnte ich doch nicht, wenn ich langsam, wie hast du gesagt, in Stücke ginge, oder? Ja, was? Gary? Komm bitte runter, du machst deine Frau ganz krank. Egoistischer, dämlicher, arroganter. Okay, jetzt reicht's. Oh, Gary. Oh Gott. Ich kann, halt dich fest. Halt. Um Himmels Willen. Idioten, zwei totale Idioten. Mir geht es nicht besonders gut. Nicht besonders gut? Ich sollte dir den Hals umdrehen. Ich habe mir den Knöchel verstaucht. Nein, so schlimm ist es nicht. Er blutet. Marc, du blutest. Wirklich? Oh Gott, ich blute. Oh Gott, Biola, leuchte mal mit der Lampe. Oh, das ist doch mein bester Anzug. Pass auf, ich nehme dir die Krawatte ab, ja? Bleib ganz ruhig und... Ruhig? Ich bin noch nicht mal tot und du klaust mir schon die Krawatte? Antenne. Was? Das ist ein Stück von einer alten Antenne. Hat sich direkt durch deinen Schenkel gebohrt. Ach, Liebling. Du hast Glück gehabt. Es hat die Arteria femoralis verfehlt. Woher willst du denn das wissen? Wenn du die anstichst, dann wird mir der Blutstrahl direkt ins Gesicht spritzen. Ja, da hat sie ganz recht. Okay. Du hast wirklich Glück. Stichwunden sind das absolute Spezialgebiet jeden Lehrers. Kinder spießen sich ständig auf irgendwelchen Zäunen auf, wenn sie sich nicht sowieso gegenseitig abstechen oder uns. Ich rufe einen Rettungswagen. Ja, bitte. Ich dachte, das hier ist mein Privatplatz. Im nächsten Frühjahr wollte ich hier ein paar Blumenkästen hier raufstellen. Das ist alles deine Schuld, Gary. Ja, genau. Sag ihm das mal. Er tut wirklich, was er kann. Ha. Doch, wirklich. Ja, würde ich für jeden tun. Das macht die Ausbildung. Früher, als Lehrer noch Lehrer sein durften, da konnten wir alles. Erste Hilfe, Entlausung, Aufklärung, Psychoanalyse, Grammatik. Das wird wieder. Keine Sorge. Als ob dich das interessierte. Marc, ich liebe dich. Ich sterbe ja nicht. Ich wollte nur, dass du das weißt. Ich werde doch nicht sterben, oder? Und sexuell bist du mehr als zufriedenstellend. Du kommst wirklich immer direkt zur Sache, was? Es liegt bloß daran, dass ich so schnell Angst kriege. Du musst keine Angst haben. Das ist alles deine Schuld, du Arsch. Dir geht's doch bestens. Wie immer. Gary, was haben sie dir eigentlich getan? Nein, nein. Die Frage ist vielmehr, was hat er meinem Vater getan? Na, was denn? Weiß ich nicht. Du weißt es nicht? Nein, ich... Dad war methodistischer Laienpriester. Er hat es keinem aufgezwungen. Er hat immer bloß gesagt, das liege daran, dass er so weit oben arbeitet. Es sei einfach die natürliche Fortsetzung der Dachdeckerei. Er hat uns nie erlaubt, in die Kapelle zu kommen, wenn er predigte. Aber Gary ist trotzdem hin. Und? Er weiß es nicht. Also, ehe der Rettungswagen kommt, wirst du es ihm erzählen. Aber... Marc, frag ihn. Er ist dein Bruder. Er wird es dir erzählen. Das meine ich ernst. Ich gehe jetzt weg. Dann könnt ihr reden. Beulah, dann lass uns wenigstens die Taschenlampe... Nein. Nein, wir kommen ohne besser zurecht. Du musst es mir nicht erzählen. Wir können auch einfach warten. Doch, will ich aber. Ich will es aber nicht wissen. Also lass es. Ich bin zur Kapelle gegangen, hab mich durch den Seiteneingang reingeschlichen, mich hinten hingestellt und ihm zugehört. Und er war wunderbar. Ich meine, ich habe überhaupt nicht begriffen, wieso er uns nicht dabei haben wollte. Er war so... Er hatte so viel in sich, so viel Überschuss. Das klang und sang die ganze Zeit in ihm. Ja, derselbe Typ, der immer Mick McManus anknurrte, wenn samstags Catchen im Fernsehen lief. Ja, unser Dad. Und? Ich kam nicht schnell genug wieder raus. Ich war so verblüfft. Und dann ging er an mir vorbei und... Und was? Ich wurde nervös. So, als ob er berühmt sei oder so. Und ich konnte nicht anders als so blöde lächeln. Und er lächelte auch, bis er mich sah. Und dann... Ja, er dachte, ich habe mich geschämt für das, was ich getan hatte. Und darum war ich ganz verlegen und schüchtern. Und ich wollte ihn in den Arm nehmen. Aber du weißt ja, das mochte er nicht. Und er dachte, ich schämte mich für ihn. Das wollte ich nicht. So war das nicht gemeint. Und danach war er anders. Er schaute mich nicht mehr an. Er hat dich geliebt. Naja, ich... Dich wollte er sehen, als er im Sterben lag. Ich bin ja auch hingegangen. Ich war da. Er hat mich ignoriert. Und dann hat er den Rest des Tages geweint. Ich habe ihn unglücklich gemacht. Du hast ihn glücklich gemacht. Du hast nie irgendwas begriffen, oder? Immer musste es um dich gehen. Du hast dich bei den scheiß Krankenschwestern über ihn beschwert. Er wusste einfach nicht, was er sagen sollte. Das hättest du mir auch sagen können. Du hast mich ja nicht gelassen. Du hast es gar nicht versucht. Aber jetzt erzähle ich es dir doch, oder? Ja, stimmt. Ich habe ihn glücklich gemacht? Immer. Mein Kleiner. Oh, es tut meinem Bein weh. Aber nein, hör trotzdem nicht auf. Ich wollte jetzt bloß. Liebling, wir müssen jetzt los. Aber morgen früh sind wir wieder da. Wenn du willst. Wenn du drauf bestehst. Jetzt dabei. Schlaf gut. Also... Ich werde dich nicht küssen. Danke. Aber geht's dir gut? Bestens. Wie du gesagt hast. Du passt doch auf ihn auf, ja? Natürlich. Als älterer Bruder, also ältere Brüder passen immer auf andere auf und das erschöpft sie. Ich werde mich um ihn kümmern. Keine Sorge. Okay. Er muss sich nämlich unbedingt entspannen. Das N. Wo? Draußen. Was macht sie da draußen? Wieso fragst du sie nicht? Du rauchst doch gar nicht mehr. Ist ein besonderer Anlass. Das ist gar nicht gut für dich. Das sind eine Menge Sachen. Ich würde mir Sorgen machen, wenn du Sachen machst, die schlecht für dich sind. Ich habe mir bloß eine 10er-Schachtel gekauft. Wie geht es ihm? Ah, gar nicht schlecht. Ist nichts Schlimmes. Nicht so schlimm wie zum Beispiel seine Frau monatelang total zu nerven und sich in ein absolutes Arschloch zu verwandeln. Du, ich versuche gerade charmant zu sein, aber wenn das keinen Sinn hat, dann würde ich gerne... Also, dann wüsste ich das gern. Ich will dir nicht auf die Nerven gehen. Wann bist du immer nach oben gegangen? Aufs Dach? Nur ab und zu, mittwochs. Aha. Es hat sich so ergeben, dass ich das mittwochs immer gemacht habe. Und du? Samstags. Wenn ich den Wocheneinkauf gemacht habe? Ja, es leuchtet ein. Meinst du, ich könnte irgendwann mal mit dir raufgehen? Mittwochs arbeite ich. Na, dann eben samstags. Da kaufst du ein? Ja, ich kann einkaufen, wann ich will. Ich will jetzt nach Hause. Ah, ja. Okay, okay. Ich kann dich mit nach Hause nehmen. Ehrlich? Warum eigentlich nicht? Jetzt wirst du mir wochenlang die Hölle heiß machen, oder? Mhm. Ja, das ist schon in Ordnung. Also solange du... vermasselt, oder? Aber darüber unterhalten wir uns später. Ja. Nicht jetzt. Ja. Born a Fox. Als Fuchs geboren. Hörspiel von A.L. Kennedy. Aus dem Englischen von Ingo Herzke. Es sprachen Gary, Hans Löw, Anne, Anna Schutt, Mark, Hans-Werner Meyer, Bühler, Lena Lautzemis. Ton und Technik, Daniel Sänger und Judith Rübenach. Regieassistenz, Pia Frede. Regie, Iris Drögekamp. Produktion Südwestrundfunk 2012. Dramaturgie Andrea Oetzmann.